Darüber hinaus ist ihr weder erlaubt, Frauen zu heiraten, noch sie gegen andere Gattinnen einzutauschen. Auch wenn ihre Schönheit dir gefallen sollte, mit Ausnahme dessen, was deine rechte Hand an Sklavinnen besitzt. Und Allah ist Wächter über alles.